13.30 Uhr, halb zwei in der Rundschau-Mittag hören Sie Nachrichten. An Bord ihres Raumschiffes Apollo 11 warten die amerikanischen Astronauten Armstrong, Collins und Aldrin auf den in einer Stunde vorgesehenen Beginn ihres Fluges zum Mond. Die Kapsel befindet sich an der Spitze der etwa 100 Meter hohen Saturn-Träger-Rakete, die auf der Startrampe 39A in Cap Kennedy steht. Eine undichte Stelle in der Treibstoffleitung zur dritten Raketenstufe wurde schnell repariert, ohne dass der Countdown unterbrochen werden musste. In Cap Kennedy haben sich mehrere hundert Ehrengäste, darunter Vizepräsident Agnew als Vertreter der amerikanischen Regierung und der frühere Präsident Johnson, sowie einige hunderttausend Schaulustige eingefunden. Der Beginn des bisher größten Abenteuers in der Geschichte der Menschheit, in dessen Verlauf erstmals Bewohner der Erde einen anderen Himmelskörper betreten sollen, kann ferner von mehreren hundert Millionen Fernsehzuschauern in zahlreichen Ländern verfolgt werden. Präsident Nixon wünschte den drei Astronauten am Vorabend des Starts in einem Telefongespräch Glück und Erfolg. Den jüngsten Berichten aus Cap Kennedy zufolge ist die Überprüfung der Verbindung zwischen dem Kontrollturm und dem Raumschiff erfolgreich verlaufen. Die Geräte an Bord der Apollo 11 sprachen planmäßig auf die Testsignale an. Eine Reportage über den Start von Apollo 11 bringt Rias heute zwischen 14 und 15 Uhr. Über die weitere aktuelle Berichterstattung an allen Tagen des Mondfluges informieren wir Sie ständig in den Nachrichtensendungen und im übrigen Programm.